Liebe. Deine Augen, sie sind voller Tränen. Hab ich dich wirklich so traurig gemacht? Ich hab darüber nachgedacht und hab mit viel Gefühl zu dir gesagt. Die Liebe brennt, manchmal heißer als die Sonne. Doch Tränen, sie kühlen ab und der Schmerz geht vorbei. Die Liebe brennt, sicher werden wir uns wieder verstehen. Genauso wie es früher war mit uns zwei. Ich nahm dich zärtlich in die Arme und ich sagte, es tut mir so leid. Ich weiß, ich war an allem schuld, denn ich hatte zu wenig.